O Hoffnung, halbe, gütig Geschäftige, die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst und gerne ihnen zwischen den Sterblichen waltest. Wo bist du? Wo bist du? Wenig lieb dich, doch atmet kalt. Schon hier und schon gesagt.